Lektion 10, Text 4. Wie habt ihr das gemacht? Und Hobbys schreibt man im Deutschen mit YS, nicht mit IES. Ja, und hier, da schreibt ihr auf der Arbeit. Das ist nicht gut. Wo ist das? Welcher Dialog? Lektion 5, der Nachtwächter, das Interview im Radio. Der sagt da, ich bin auf der Arbeit seit einer halben Stunde. Das muss heißen an der Arbeit. Auf der Arbeit. Das ist doch kein richtiges Deutsch, Eduard. Nein, das stimmt nicht. Lies doch mal weiter. Im Moment sitzt er doch im Büro und sieht fern. Er arbeitet doch nicht. An der Arbeit, das heißt richtig arbeiten, aber das tut er ja nicht. Er sieht ja fern, also ist er auf der Arbeit, an seinem Arbeitsplatz. Also ich weiß nicht, mir gefällt das nicht. Aber sonst finde ich das ganz toll. Viele Dialoge sind wirklich komisch. Wie macht ihr das eigentlich, Claudia? Ich meine, wie schreibt ihr so eine Lektion? Zuerst lesen wir gründlich die Lektion im Kursbuch und schreiben dann auf, welche Themen und Situationen in der Lektion vorkommen, welche Grammatikstrukturen wichtig sind und welche Wörter neu sind. Dann müssen Ideen für Dialoge kommen. Zum Beispiel in Lektion 5, wo Herr Krause im Reisebüro ist und nach Fuerteventura fahren will. Das ist mir nachts um 12 Uhr beim Fernsehen eingefallen und dann habe ich es schnell aufgeschrieben. Oder der Herr Lingua in Lektion 2, der so viele Sprachen spricht. Die Idee hatte ich im Zug auf der Fahrt nach München. Und beim nächsten Treffen haben Eduard und ich dann die Dialoge geschrieben. Und so Texte wie das Fernsehprogramm oder das Kochrezept. Wie habt ihr das gemacht? Da ist es anders. Da habe ich wirklich 3 Tage lang beim Kochstudio angerufen und die Rezepte auf Kassette aufgenommen. Oder eine Woche lang die Programmvorschau im Fernsehen auf Kassette aufgenommen. Und dann haben wir uns die Kassette angehört und haben einen Text genommen und ihn aufgeschrieben. Manchmal schreiben wir auch über uns. Also Dialoge über Sachen, die uns wirklich passiert sind. Zum Beispiel hier in Lektion 10, Eduards Klassentreffen. Oder das Gespräch mit Axel über die Bilder. Das stimmt, das war wirklich so. Und wenn die Dialoge fertig sind, schreiben wir die Fragen und Aufgaben. Und wenn dann eine Lektion fertig ist, schicken wir sie an Birgit, die arbeitet beim Huber Verlag. Birgit sagt uns, was wir besser machen sollen. Dann treffen wir uns mit Axel und sprechen über die Bilder. Der kann dann anfangen, die Bilder zu machen. Und wir geben die Lektion an andere Deutschlehrer. An Dagmar, Martina, an dich. Die geben uns dann auch Ratschläge, wie man es besser machen kann. Das ist sehr wichtig für uns. Aber ihr macht doch nicht alles, was wir empfehlen. Naja, ein paar Dialoge und Fragen schreiben wir dann neu, aber nicht alles. Zum Beispiel Lektion 1. Da steht die Frage, welche Städte sind im Radio? Das hat euch allen nicht gefallen. Da habt ihr natürlich recht. Man sagt nicht, welche Städte sind im Radio, sondern welche Städte werden im Radio genannt? Oder welche Städte werden in der Nachrichtensendung erwähnt? Aber das ist ja... Richtig, das ist ja passiv. Das ist ja viel zu schwer. Genau. Und in Lektion 1, da müssen wir halt so schreiben, dass die Leute es verstehen können. Also,